بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, seine Hilfe und seinen Segen dadurch ersuchend. Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, möchten wir jetzt inshallah auf der Seite 9 weitermachen. Sollte ich vergessen, weiter zu klicken auf die nächste, könnt ihr mich gerne daran erinnern, weil das ist der Sinn dieser Wand. Wenn aber jeder von euch natürlich ein eigenes Heft hat, dann ist er wahrscheinlich so konzentriert darauf wie ich auch. Dann, wir machen jetzt weiter bei dem unteren Abschnitt von auf der Seite 9 mit dieser Überlieferung und dieses Demonstrativpronomen bezieht sich auf den vorangegangenen Hadith für die Leute, die jetzt erst neu uns zuhören. Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Diese Überlieferung informiert uns zunächst über die grundsätzlichen Pflichten des Gläubigen, die sogenannten fünf Säulen des Islam, nämlich das Zeugnis, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist, das Verrichten des Gebetes, das Entrichten der Almosen, das Fasten im Monat Ramadan, die Pilgerfahrt zur heiligen Moschee in Mekka. Und danach über die sechs Säulen des Iman, die Grundsätze, an die jeder Muslim glauben muss, nämlich an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den Tag der Auferstehung und an die göttliche Vorherbestimmung. Wer an diese Säulen glaubt, ist ein Muslim, unterscheidet sich von seinen Glaubensgeschwistern nur in der Intensität seines Glaubens, welche durch gute Taten zu und durch schlechte Taten abnimmt. Zu diesem Abschnitt, dieser ist quasi die Schlussfolgerung aus dem Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Dazu möchte ich ein paar Bemerkungen anbringen. Zunächst einmal, dass der Begriff der Shahada, denn wir sagen im Arabischen Ashhadu, und dieser Begriff wird meistens übersetzt mit ich bezeuge, und hier möchten darauf hinweisen, dass solche Begriffe auch natürlich zum Ausdruck bringen, dass eine Person von dem, was sie sagt, im Herzen überzeugt ist und davon so fest überzeugt ist, wie wenn diese Person es mit eigenen Augen gesehen hätte. Denn wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Die Frage ist, wie können wir dieses Zeugnis ablegen? Wir haben es selbst doch gar nicht gesehen. Niemand von uns hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben gesehen. Und niemand von uns kann ihn in diesem Leben sehen. Das ist den Gläubigen im Jenseits vorbehalten. Aber worauf ist dann unser Zeugnis aufgebaut? Manche Gelehrte gesagt haben, unser Zeugnis ist aufgebaut auf das Zeugnis Allahs und der Engel und der Gelehrten. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm, ebenso die Engel und ebenso die das Wissen besitzen. Insofern ist unser Zeugnis noch wahrhaftiger und noch überzeugender, als wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Warum? Weil, wenn du etwas mit eigenen Augen siehst, kannst du dich immer noch irren und etwas sehen, wie es nicht wirklich ist. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs in Bezug auf Musa alayhi salatu wasallam, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Das heißt, es kam ihnen so vor, aufgrund ihres Zaubers, als würde er sich bewegen, der Stock sich bewegen, den sie geworfen haben, die Zauberer. Insofern, die Augen sehen manchmal Dinge, die nicht so sind, wie sie wirklich sind. Auch unser Empfinden, ihr kennt das berühmte Beispiel, wenn jemand drei Eimer Wasser hat, einen Eimer eiskaltes Wasser und einen anderen Eimer sehr heißes Wasser und in der Mitte einen Eimer mit lauwarmem Wasser. Wenn er anschließend nachdem er seine beiden Hände in das sehr kalte und sehr heiße Wasser gelegt hat, in das Lauwarmwasser legt, dann empfindet die eine Hand das Lauwarmwasser als sehr heiß und die andere Hand das Lauwarmwasser als sehr kalt. Insofern, unser Empfinden, unsere Sinne können sich sehr deutlich täuschen, aber wenn unser Zeugnis aufgebaut ist auf das Zeugnis Allahs, Azza wa Jalla, der sich nicht täuscht und der keine Fehler macht und der alles weiß, dann ist das noch wertvoller, als wenn wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Deswegen können wir auch sagen, Ashhadu an la ilaha illallah. Und natürlich ist dieses Zeugnis auch aufgebaut auf dem, was wir im Alltag sehen und erleben. Wir sehen, dass die gesamte Schöpfung darauf hinweist, dass es nur einen Gott gibt, subhanahu wa ta'ala. Und so weiter und so fort. Dafür gibt es sehr, sehr viele Hinweise, auch wissenschaftlich gesehen, aber das ist nicht Gegenstand unseres Themas. Das Zeugnis, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt, außer Allah, das ist ja dieses auch die Frage, wie man dieses Wort übersetzt, La ilaha illallah, weil eben wortwörtlich heißt es, es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Aber die Frage ist, was ist damit gemeint? Und jetzt kommen wir wieder an diese berühmte Frage, wie wir es dann übersetzen. Sollen wir es so übersetzen, wie es da steht, oder so übersetzen, wie man es auch gemeint hat? Weil die Frage ist, was ist ein Gott? Sprachlich gesehen, im Deutschen ist es jemand, der vergöttert wird. Gott ist laut Duden das angerufene Wesen. Das ist genau wie im Arabischen. Ilah ist Al-Ma'bud, dass der angebetet wird, der angerufen wird. Insofern ist das die korrekte Übersetzung. Nur wenn man sich fragt, es gibt keinen Gott, es gibt niemanden, der angebetet wird außer Allah. Stimmt das? Also in der Realität gibt es sehr wohl Sachen, die angebetet werden neben Allah Azza wa Jal. Sonst wäre ja die Entsendung unseres Propheten in Frage gestellt oder der Sinn der Entsendung in Frage gestellt. Aber eben gemeint ist vielleicht, wie zum Beispiel, es darf keinen anderen Gott geben außer Allah. Ja, das wäre eine Übersetzungsmöglichkeit, wenn man die Bedeutung wiedergeben möchte. Oder eben, wie es hier eben geschrieben ist, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah und so weiter und so fort. Manche sagen, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, oder es gibt niemanden, der das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Alles ist korrekt, alles ist richtig. Und all das, und das möchte ich auch sagen, all das sind Erklärungsversuche dieses arabischen Begriffes, die alle korrekt sind, alle im Rahmen sind. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte das jetzt übersetzen, wie auch der Araber damals das verstanden hätte, oder ob ich es direkt erklären möchte. Der Vorteil einer Übersetzung ist die Neutralität. Der Vorteil einer Erklärung ist, dass man Missverständnisse beseitigt oder Missverständnissen vorbeugt. Die Gefahr ist aber natürlich, wenn jemand seine Meinung einfließen lässt in den Text, ob er dann auch wirklich das wiedergegeben hat, wie der Sprecher das wollte. Das ist die Frage. Ja. Und da haben wir... Entschuldigung, kann man das ein bisschen größer machen? Größer machen? Ja, ist das möglich? Ich glaube, dann wird die Seite nicht ganz angezeigt. Also jetzt ist die Seite komplett angezeigt. Ich glaube nicht, dass man es größer machen kann. Also theoretisch schon, aber dann wird nicht die gesamte Seite angezeigt. Kann ich mal... Nee, kann ich nicht. Sobald ich klicke, ist die weg. Da, mach ich. Drei. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wenn ich jetzt eine Aya aus dem Koran nehme, und das ist ein realistisches Beispiel, was es gibt. Allah Azza wa Jal sagte, nehmen wir Surat Al-Fajr, weil die denke ich, können vielleicht viele von uns auswendig. Okay? Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Das heißt übersetzt, eine Möglichkeit wäre zu sagen, natürlich Ja im Arabischen ist eine Vergangenheitsform, aber die ist nicht so gemeint, weil es geht hier um den Tag der Auferstehung und der steht noch bevor. Okay? Und deswegen sagen wir, und dein Herr wird kommen und ebenso die Engel Reihe um Reihe. Und dein Herr wird kommen, wortwörtlich, dein Herr ist gekommen und die Engel Reihe um Reihe. Warum mit der Vergangenheitsform? Naja, weil diese Sache ist so klar und deutlich, dass dieser Tag stattfinden wird, wie ein Ereignis, das schon längst stattgefunden hat. Wie ein historisches Ereignis. Über die Geschichten von früher, da wird keiner mehr diskutieren. Unser Prophet, als er mit dem Quraysh über die Völker vorher gesprochen hat, Aad und Thamud, das war eine wunderbare Basis, weil darüber konnten sie nicht mit ihm diskutieren. Die Völker, die hat es gegeben und die gibt es nicht mehr. Und warum hat es sie nicht gegeben? Entschuldigung, und warum gibt es nicht mehr? Das ist die entscheidende Botschaft des Propheten. Entscheidend ist, Allah sagte, وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكَ صَفًّا صَفًّا, das heißt übersetzt, dein Herr wird kommen und ebenso die Engel Reihe um Reihe. Jetzt habe ich es übersetzt, wie es tatsächlich dort steht. Nein, auch nicht. Sondern ich habe es übersetzt, wie es gemeint ist. Weil wenn ich übersetzen würde, wie es da steht, dann heißt es, dein Herr ist gekommen und ebenso die Engel. Reihe um Reihe. So steht es geschrieben, auch im Arabisch. Aber ist es so gemeint? Nein. Und deswegen, ich denke mal, kein Übersetzer wird das in der Vergangenheitsform übersetzen. Okay? Inshallah habt ihr den Punkt euch gemerkt. Weil jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich das übersetzt, wie es inshallah ta'ala gemäß unserer Überzeugung korrekt ist. Aber es gibt jetzt auch andere Glaubensrichtungen innerhalb, sage ich mal, des Islam, die diese Ayah anders übersetzen. Warum? Weil sie einen anderen Glauben in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und sie sagen, diese Ayah, das ist jetzt nicht unser, also unser Seminar geht jetzt nicht um dieses Thema speziell, aber ich will nur euch zeigen, wie problematisch es ist, manchmal Sachen zu übersetzen und wie vorteilhaft es ist, etwas einfließen zu lassen von den Wörtern oder eben nicht. Andere übersetzen das, und da gibt es tatsächlich im Deutschen auch solche Koranübersetzungen, eine Koranübersetzung, wo es dann heißt, der Befehl deines Herrn wird kommen und ebenso die Engel Reihe um Reihe. Das heißt, welches Wort wurde hinzugefügt? Der Befehl. Weil das steht im Koran nicht. Und das steht auch in der das steht im arabischen Text nicht da. Das Wort Amr, der Befehl. Es wurde aber hinzugefügt, weil manche der Überzeugung sind, dass das damit gemeint ist. Das ist eine Sekte innerhalb des Islam. Aber es ist eben nicht das, was Allah gesagt hat. Und hier sehen wir die Problematik. Ich habe gerade eben die Ayah so übersetzt, wie ich sie verstehe. Ein anderer hat sie auch übersetzt, wie er sie versteht. Und in Wirklichkeit steht aber was ganz anderes, und zwar die Vergangenheitsform. Und hier haben wir ein Problem beim Übersetzen, und deswegen steht der Übersetzer, wie gesagt, immer vor dieser Angelegenheit. Und hier wurde er eben übersetzt, das Zeugnis, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter ist. Ich habe schon über die La ilaha illallah länger gesprochen und auch über die Gesandtschaft unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Reden wir jetzt kurz und sagen, der Prophet alaihi salatu wasalam hat über dieses Thema nicht viel gesprochen in dieser Situation. Er hat weder gesprochen über die Bedeutung des Gesandten, obwohl das eigentlich fundamental ist. Es ist doch wichtig zu wissen, was ein Gesandter ist, wenn ich schon daran glaube. Er hat nicht gesprochen über seinen Status, den er hat unter allen anderen Propheten und Gesandten. Er hat nicht gesprochen über die Rechte des Propheten a.s.w. gegenüber seiner Umma. Obwohl das gehört doch zweifellos, dass man ihm folgt, dass man ihn verteidigt, dass man seine Sunna verbreitet und so weiter und so fort. Hat er alles in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, alayhi salatu wassalam. Dass man ihn liebt. Kannst du dir vorstellen, dass ein Muslim den Propheten alayhi salatu wassalam nicht liebt? Ich kann mir nicht vorstellen. Aber er hat das nicht erwähnt als zusätzliche Bedingung. Ja? Warum sollen wir jetzt sagen, zu den Bedingungen der Anerkennung des Propheten oder das Bezeugen gehört, dass man den Propheten alayhi salatu wassalam liebt, dass man ihn unterstützt? Weil dann würde ich dich fragen, was meinst du mit Liebe zum Propheten? Meinst du damit, dass du die Nacht betest, so wie er die Nacht gebetet hat? Tut mir leid, ich kann das nicht erfüllen. Dann erfülle ich diese Voraussetzung zur Liebe zum Propheten nicht. Und was bedeutet das als Konsequenz? Weil wenn ich rede von Bedingungen, dann bedeutet eine Bedingung, wenn sie nicht vorhanden ist, dann ist auch das, was die Bedingungen ausmachen sollen, nicht vorhanden. Fertig. Ja? Und deswegen muss man aufpassen, was man sagt. Wenn jemand sagt, zur Bedingung des Glaubensbekenntnisses, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte und Botschafter Allahs ist, gehört, dass man ihm folgt. Sag ich, Allahu Akbar. Wer kann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in allem folgen? Was meinst du denn damit? Meinst du damit die Säulen der Religion? Ach, nicht mal die Säulen kann jeder verrichten. Kann jeder von euch zu Hajj? Kann jeder Zakat bezahlen? Kann jeder fasten? Da fängt es doch schon an. Das ist wahrscheinlich das Glaubensbekenntnis. Da fängt es schon an. Jeder kann es aussprechen. Der Stumme kann es nicht. Das heißt, ich brauche Aussagen, die wissenschaftlich haltbar sind, die auch wie eine Anleitung darstellen für mich, dass ich sagen kann, okay, in diesem Fall ist die Liebe zum Propheten oder die Gefolgschaft, das Befolgen des Propheten ist jetzt vorhanden oder ist nicht vorhanden. Ich brauche dafür messbare Sachen. Beim Salah haben die Fuqaha das ganz klar gesagt. Die haben dir gesagt, wenn du kein Wudu hast, hast du auch kein Salah. So einfach ist das. Ja, das Sache ist klar, kein Wudu. Wie kann ich den Wudu messen? Ja, das sehe ich. Da sagt er zu dir, der Wudu besteht aus 6 Säulen, 5 Säulen, 4 Säulen, egal, nach dem, was meine Ansicht ist. Ja. Wenn diese vorhanden sind, dann hast du Wudu gemacht, wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist etwas Messbares, etwas Klares, was wissenschaftliche Grundlage hat. Und deswegen hat das auch Bestand in den Büchern der Ulama, rahimahumullah. Das Verrichten des Gebets, das Entrichten der Almosen, das Fasten im Monat Ramadan, die Pilgerfahrt zur heiligen Moschee in Mekka. Hier zeigt sich auch, dass beim Umgang mit dem neuen Muslim der Prophet a.s.w. viele Detailsachen weggelassen hat, weil sie sich sowieso im Laufe der Zeit ergeben werden. Wie zum Beispiel das Salah. Er hat in diesem Fall nicht gesagt, wie er das verrichten muss, das Salah. Obwohl der neue Muslim, man muss ihm beibringen, wie das Salah verrichtet wird. Und das werden wir auch sehen, inshallah, im Laufe des Buches. Aber wenn diese andere Person beten will, kommt sie auf den Gelehrten zurück und fragt nach der Art und Weise. Und deswegen brauchst du nicht, ihm gleich einen ganzen Vortrag zu halten, ein Seminar für ihn gleich abhalten, um ihm diese ganzen Sachen ans Herz zu legen, auch wenn du es gut meinst. Denn viele Leute meinen es gut, aber sie kriegen es nicht gebacken. Und danach hat der Prophet a.s.w. die 6 Säulen des Iman erwähnt, an die man grundsätzlich glauben muss. Stellt euch mal vor, er sagte, er wurde gefragt, was ist Iman? Was bedeutet es zu glauben? Dann sagte er, zu glauben bedeutet es, und hier bin ich überzeugt, dass der deutsche Begriff Glaube viel besser passt als der arabische Begriff Iman. Warum? Weil der Fragende fragt ja gerade nach der religiösen Bedeutung. Steht hier? Der Fragende fragt, was heißt denn dieser Begriff, den du die ganze Zeit verwendest? Oder was bedeutet es denn zu glauben überhaupt? Und dadurch, durch die Antwort, macht er aus der sprachlichen Bedeutung erst eine religiöse Bedeutung. Und deswegen sollte der Fragende mit Sicherheit sich noch auf der Ebene, auf der sprachlichen Ebene befinden und nicht auf der religiösen Ebene. Wird ihm auch sein, wir haben beides geschrieben, auf Deutsch und in Klammern auf Arabisch. Er sagte, an Allah zu glauben. Wenn wir sagen, an Allah zu glauben, ich könnte dich jetzt fragen, gehört zum Glauben Allah Azza wa Jal nicht? Gehört etwa nicht zum Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, dass man an seinen Namen glaubt? Das ist verständlich. Wenn ich dich fragen würde, was denkst du denn über einen Muslim, der sagt, ich glaube an alles, aber ich glaube nicht an den Namen Allahs ar-Rahman? Ich würde sofort kategorisch sagen, du glaubst nicht an den Namen Allahs ar-Rahman. Da hast du ziemlich viele Ayat in diesem Fall ausgelassen. Wenn wir nur die Bismillah ar-Rahman ar-Rahim zählen würden, wir kommen Bismillah ar-Rahman im Koran vor. Noch eins dazu, 114. Ja, weil 113, weil Surat Tauba nicht vorkommt am Anfang, aber in Surat al-Naml kommt es dann mittendrin nochmal vor. Also dann ist es 114 Mal tatsächlich. Okay. Das heißt, also, du würdest sagen, ja Moment, wenn jemand nicht an ein Wort glaubt, 114 Mal, gibt es ja noch mehr. Von Ar-Rahman kommt ja noch mehrmals vor. Surat Ar-Rahman kommt auch noch mal vor und so weiter. Dann du sagst dir, ja, es reicht eigentlich, wenn er einen Buchstaben nicht eigentlich glaubt, oder nicht? Dann sagst du, nee, es reicht eigentlich, wenn er die Bedeutung eines Wortes nicht mal glaubt. Um ihm sozusagen vorzuwerfen, dass er die Säule des Glaubens an den Koran gar nicht erfüllt. Ja, und deswegen können wir ihn gar nicht als Gläubigen bezeichnen, weil er ja gar nicht die Säule des Glaubens erfüllt. Aber hier sehen wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem allgemeinen Glauben und dem detaillierten Glauben. Und es reicht für den Muslim aus, den allgemeinen Glauben zu verinnerlichen. Das wollte ich damit sagen. Der allgemeine Glaube ist, wie der Prophet gesagt hat, du glaubst an Allah. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, erstens, du glaubst an das, was man dir gesagt hat im Detail. Dass es eben einen Ilah gibt und dieser Ilah, sein Name ist Allah. Und noch andere Sachen, die man vielleicht daraus ableiten kann. Aber du bist auch gleichzeitig vorbereitet auf alles, was man dir über Allah Azza wa Jal berichten wird auf authentischem Weg. Das bedeutet, dann hast du die Voraussetzung dieses Glaubens erfüllt. Du sagst, ich erkenne das an, was der Prophet in diesem Hadith mir mitgeteilt hat, und darüber hinaus bin ich bereit, alles anzunehmen an Glaubensaspekten in Bezug auf Allah, sofern das mich erreicht hat über einen authentischen Weg. Merkt euch diese Geschichte, weil ich werde da gleich nochmal darauf zukommen bei der dritten Säule. Falls ich es vergesse, erinnert mich daran. Das ist ansonsten der detaillierte Glaube über Allah subhanahu wa ta'ala, der findet ja kein Ende. Also die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die kennt nur Allah azza wa jalla. Der Prophet a.s. hat uns lediglich darauf hingewiesen, dass er 99 schönste Namen hat. Aber das ist ja nicht eingeschränkt durch diese Anzahl. Denn die Gelehrten, die Bücher geschrieben haben über die Namen Allahs azza wa jalla, haben im Koran und in der Sunna des Propheten a.s. mehr als 99 gefunden, mit denen Allah sich beschrieben hat und mit denen der Prophet a.s. ihn beschrieben hat. Aber die Frage ist dann, ihr, welche sind die 99? Ich möchte doch ins Paradies. Der Prophet sagt a.s. man ahsaha dakhala al-Jannah. Das heißt, wer sie umfasst, wer sie erfasst, wer diese Namen erfasst, diese 99, wird ins Paradies eingehen. Was erfassen bedeutet, dass inshallah kommt demnächst ein Buch raus über die Namen Allahs, also sein sind die schönsten Namen. Was das bedeutet, ist erfassen. Aber entscheidend ist, der Prophet a.s. hat in diesem Hadith dir nicht mitgeteilt, welche das sind. Hat er nicht. Und deswegen alles, was wir finden in den Moscheen, wo ausgehängt wird, die 99 Namen, und da wird aufgezählt, das sind Versuche. Das sind Versuche. Manche davon sind eindeutig falsch, manche davon sind eindeutig richtig, manche davon kann sein, weiß niemand, weil das sind Versuche. Wie kann ich den Hadith umsetzen? Der Hadith ist einfach ein Ansporn für dich, Allah Azza wa Jal kennenzulernen, soweit du kannst. Du sollst so viel Koran lesen wie möglich. Du sollst so viele Hadithe lernen und den Inhalt verstehen wie möglich. Und wichtig, du sollst Allah anbeten durch diese Namen, die er sich gegeben hat. Okay? Das ist der Hadith letztendlich. Und deswegen, wenn der Prophet a.s. die Namen erwähnt hätte, dann wäre es so gewesen wie bei Laylat al-Qadr. Wenn er uns gesagt hätte, welche Nacht es ist, dann logisch. Wir würden nur zu der einen Nacht aufstehen und beten, die anderen Nächte würden wir vernachlässigen. Das ist, denke ich, versteht sich von selbst. Insofern steckt dahinter Weisheit. Über den Namen Allahs hat auch nicht gesagt, hat auch nicht gefragt, zum Beispiel, du glaubst an Allah, okay, ist gut, aber wo ist Allah? Diese Frage hat der Prophet in einem anderen Hadith gestellt, ja, aber bei einer anderen Begebenheit. Okay? Aber hier, für jemanden, der den Islam neu annimmt, reicht es aus, wenn er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fertig. Und du hast nicht das Recht, ihn seinen Islam und seinen Iman in Frage zu stellen, solange er dir klar und deutlich gesagt hat, was er glaubt und wovon er überzeugt ist und was er bezeugt. Es sei denn, wie gesagt, gibt klare Ausnahmen, aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Zweitens, an seine Engel, die Engel hatten nicht gefragt nach den Namen der Engel, Er hat gesagt, du musst glauben, dass es Djibril gibt. Natürlich muss man glauben, dass es Djibril gibt, wenn man es erfahren hat. Das ist der Punkt. Warum? Weil Allah im Koran diesen Namen erwähnt hat. Insofern ist der Iman eines Gläubigen nicht vollkommen, bis er nicht an diesen Namen glaubt, logisch. Aber sobald er davon erfahren hat, kann er es erst verweigern oder annehmen. Aber vorher sagt er sich, ich glaube, das machen wir doch alle. Wir glauben doch alle an die Propheten Allahs Azza wa Jalla. In einer Überlieferung hat der Prophet a.s.w. gesagt, dass es gut 300 Gesandte gibt. Rasul. Okay. Wer kennt sie von uns? Die meisten davon kennen wir nicht. Sicherheit nicht. Okay. Wir kennen die paar, die erwähnt sind im Koran. Und über manche davon gibt es auch noch manche verschiedene. Al-Khadr a.s.w. ist der Prophet, ist er kein Prophet. Dhul-Qarnayn ist der Prophet, ist er kein Prophet. Luqman, Prophet, kein Prophet. Es gibt Diskussionen darüber. Ja? Das heißt also, wenn ich dich aber umgekehrt fragen würde, wir sind zwar nicht mal Punkt der Gesandten, aber egal. Wenn ich dich umgekehrt fragen würde, was ist das Urteil über eine Person, die einen Propheten verleugnet? Problem. Aber wenn ich dir sagen würde, im Moment, man hat ihn konfrontiert mit dem Namen eines Propheten, den er nicht kannte. Ich mache das Spiel absichtlich nicht so, weil ich nicht möchte, dass jemand umsonst, sage ich mal, etwas sagt ohne Wissen. Okay? Aber umgekehrt, ich hätte das Spiel auch umgekehrt sagen können und sagen, kennt jemand von euch den Propheten Al-Laysa? Viele sagen dann, nee, du meinst Al-Yasa. Sag ich, nein, Habibi, ich weiß, was ich sage. Ich weiß, es ist Al-Laysa. Dann sagt er zu mir, Taib Al-Laysa, Al-Laysa, nein, kenne ich nicht. Oder er sagt, den gibt es nicht. Könnte sein, jemand, dein Papa kommt zu dir, wo du denkst sowieso, du bist viel gläubiger als er und er ist noch nicht so religiös und so. Er sagt zu dir, übrigens gibt es einen Propheten, der heißt Al-Laysa. Dann sagst du, nee, Papa, das gibt es nicht. Wo hast du das gelesen? Der Hadith ist schon daif und so. Okay? Und in Wirklichkeit, den gibt es, nur du kennst ihn nicht. Und das heißt, du leugnest ihn in dem Moment, aber eben aus Unwissenheit. Deswegen, Gott sei Dank, gibt es diese Form der Entschuldigung. Wenn nicht, dann hast du natürlich ein Problem. Insofern, dann sagt er zu dir, doch, ich habe das gehört in einem Vortrag und den Propheten Al-Laysa, den gibt es tatsächlich und den gibt es sogar im Koran. Ist jetzt noch problematischer geworden, weil jetzt sagst du, den gibt es nicht und obwohl er im Koran drin steht und dann sagst du, ich habe den Koran gelesen von Anfang bis zum Ende, ich habe ihn nicht darin gefunden. Verstehst du? Und ich glaube, du wirst ihn auch nicht finden. Aber ich verspreche, der ist im Koran Karim drin. Ich sage gleich was dazu noch, inshallah. Ja? Also ich will nur damit sagen, dass das Leugnen und das Abweisen eines Iman-Inhaltes, auch das ist nicht einfach so pauschal. Wenn einer dir sagt, ich glaube nicht daran, dass es einen Propheten gibt, der so und so heißt. Ja, warum? Warum glaubt er das nicht? Ja, weil es hat ihn nicht auf authentischen Weg, er hat es von seinem Papa erfahren und sein Papa ist kein Gelehrter und deswegen hat er es abgelehnt. Sinnvoller wäre es natürlich, ihm zu sagen, guck mal, wir fragen nach und wenn wir dann die Antwort kennen, dann wissen wir, ob wir daran glauben oder nicht daran glauben. Aber das ist eben, deswegen ist Leugnen nicht gleich Leugnen, wie wir sehen werden. Kommen wir zum dritten Punkt. Das ist der Glaube an die Bücher Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal hat manche Bücher Allahs im Koran namentlich erwähnt und anderes wissen wir nicht. Yani wir kennen natürlich den Koran, Tawra, Injil, Al-Zabur, die Psalmen von Dawud und die Schriftblätter von Ibrahim und Musa. Und die Frage ist auch, sind die Schriften von Musa die gleichen wie Tawra oder ist das was anderes? Allah weiß. Das heißt, wir haben einen allgemeinen Glauben über diese Schriften, aber wir kennen ihren Inhalt nicht. Deswegen können wir sagen, wir glauben an den Koran und wir glauben an die Tawra, auch wenn wir den Inhalt von der Tawra nicht kennen. Denn kein Mensch der Welt, soviel ich weiß, hat heutzutage eine Abschrift der Tawra von Musa a.s. Vielleicht gibt es, ich weiß es aber nicht. Und deswegen, wir glauben daran, ohne den Inhalt davon zu kennen. Und das ist ja, was ich gemeint habe. Das ist ein allgemeiner Glauben. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen, denn in manchen Diskussionen mit Nicht-Muslimen, und das habe ich erlebt bei Diskussionen zwischen manchen Muslimen, die diskutiert haben mit solchen Pfarrern oder Priestern über Islam und Christentum. Und dann passiert es, dass jemand Elemente aus der Bibel verleugnet. Und in Wirklichkeit sind die im Koran oder in der Sunna ebenfalls vorhanden. Okay? Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Musa alayhi salatu wassalam, nachdem er gesehen hat, ihr wisst ja, eine Zusammenfassung in einer Szene war ja aus der Geschichte, dass Musa alayhi salatu wassalam zum Berg gegangen ist und mit Allah subhanahu wa ta'ala zunächst einmal 30 Tage zu sprechen, mit ihm verabredet hat. Und dann hat er den Kindern Israels das gesagt, ich werde 30 Tage lang weg sein. Was ist dann passiert? Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit hat er aus den 30 40 Tage gemacht. Wer würde ablehnen? Es gibt nichts Edleres, was du auf der Welt vorstellen kannst, als dass du mit Allah subhanahu wa ta'ala redest. Er hat ihm 10 Tage mehr geschenkt. Das Problem war, die Kinder Israels dachten, sie werden nur 30. Und deswegen, als er nach 30 Tagen nicht zurückkam, 31, 32, 33, aha, er hat euch im Stich gelassen. Er hat uns verlassen. Er hat uns angelogen. Er hat uns reingelegt. Auf jeden Fall, was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, sie haben sich einen neuen Gott gesucht, Gott bewahrt. Weil sie gesagt, unser alter Gott hat uns im Stich gelassen und sein Prophet ebenfalls. Haben sie das Gold der Frauen genommen oder von wem auch immer, haben es zu einem Kalb gegossen und angebetet. Als Musa zurückkam nach 40 Tagen, übrigens, sie haben einen Usul-Fiqh-Fehler gemacht, weil sie haben sich quasi auf die umgekehrte Schlussfolgerung des Ausdruckes verlassen. Denn er hat gesagt, ich werde 30 Tage weg sein. Sprachlich gesehen bedeutet das nicht, dass er nicht auch mehr als 30 Tage weg sein kann. Wenn er gesagt hätte, 30 Tage und auf keinen Fall mehr, dann wäre es ein Problem. Aber wenn ich dich frage, hast du 100 Euro in deinem Geldbeutel? Du sagst, ja. Du hast aber 200 drin, ist das nicht gelogen. Versteht ihr? Und deswegen hätten sie das studiert richtig, dann hätten sie diesen Fehler nicht begangen. Wie dem auch sei, als Musa zurückkam, hat er vor lauter Schreck offensichtlich oder Zorn die Gesetzestafeln fallen gelassen oder weggeworfen. Auf jeden Fall sind sie runtergefallen und zerbrochen. Jetzt kommt ein Muslim und sagt, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Dass ein Prophet Gottes, ja, ich stelle dir mal vor, ein Muslim nimmt den Koran und in seinem Zorn schmeißt er ihn auf den Boden. Da kommt natürlich gleich jemand und sagt, Khalas, Schluss aus und vorbei. Dann sagen wir, Tayyib Musa alayhi salatu wassalam, und sagt jetzt hier, Moment, das ist eine christliche Geschichte, sagt, stopp, im Koran, Allah sagt, Alqal al-Wah. Er warf die Tafeln nieder. Und in der Sunna ist authentisch überliefert worden, dass die Tafeln tatsächlich zerbrochen worden sind. Und deswegen, diese Pauschalisierungen, wer den Koran auf den Boden wirft, ist Kafir. Wer das und das und das macht, ist Kafir. Wer das und das macht, diese Pauschalisierungen sind höchst gefährlich, weil derjenige, der sie vielleicht gut meinte oder richtig meinte, hat eben nicht dazu gesagt oder du hast es eben nicht dazu gelernt, dass er das in einem bestimmten Kontext gesagt hat. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich aus Zorn vor Leuten, die Schirk begehen, etwas fallen lasse oder aus Zorn etwas wegwerfe oder ob ich etwas wegwerfe, weil ich diese Sache, die ich weggeworfen habe, verabscheue. Das sind total ein paar Schuhe. Und deswegen es spielt die Absicht bei solchen Angelegenheiten eine riesengroße Rolle. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sagt, dass jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Insofern, wir haben gesagt, der Glaube an die Bücher. Wir haben gesagt, es gibt den allgemeinen Glauben und den detaillierten Glauben. Ich erzähle euch jetzt mal eine, oder ich frage euch erstmal eine Frage. Natürlich jetzt, wer aufmerksam zugehört hat, ist ein bisschen vorsichtiger geworden, hoffentlich, und sensibler, geht sensibler an diese Angelegenheit dran. Aber was haltet ihr denn davon, dass eine Person sagt, ich glaube, dass eine Person Teile dessen, was an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam an Koran offenbart worden sind, leugnet? Ich habe diese Frage auch mal jemandem gestellt, hat klar gesagt, das ist Kufr. Klar, wovon leugnen. Dann habe ich gesagt, das war ein bisschen zu voreilig. Weil nach diesem Maßstab, weil deine Antwort ist ja allgemein. Ich habe ja allgemein gefragt, richtig? Ich habe gefragt, was ist das Urteil über jemanden, der etwas leugnet, was zum Propheten an Koran herabgesandt worden ist. Und er sagt, das ist Kufr, Ausschluss vom Glauben. Dann habe ich gesagt, wenn du das so pauschal sagst und keine Fallunterscheidungen machst, musst du mehrere Sahaba aus dem Islam ausschließen. Musst du. Beispiel dafür, ein berühmtes Beispiel, ist, dass Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Und Umar ist wer? Das heißt also, du kannst nicht sagen, es war jemand, der kein Wissen hat. Du kannst nicht sagen, es war jemand, der sich in der Religion nicht auskannte. Das war einer der Sahaba, die von relativ Anfang an dabei war, noch in der mekkanischen Periode. Es war jemand, der den Propheten begleitete. Es war jemand, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt hat, dass er eines Tages Khalifa sein wird. Weil er sagte, iqtadu bil ladayni min ba'di. Das heißt, haltet euch an die beiden nach mir, Abu Bakr und Umar. Das heißt, wir haben es nicht zu tun mit einem Beduin, der einmal gekommen ist und weggegangen ist. Nein, nein, wir haben es zu tun mit jemandem, der täglich mit dem Propheten zusammen ist. Er ist in der Moschee und das war in der Moschee des Propheten, also in Medina. Also ist schon 13 Jahre mindestens mekkanische Periode schon, hat schon stattgefunden und das Wissen ist da und Wissen wird weitergegeben. Und es handelt sich um den Koran, eine Sache, die im Salah gelesen wird. Er sagte, radiallahu ta'ala, ich saß in der Moschee und Hakim ibn Hizam, rahimahullah, radiallahu anhu, hat angefangen, das Salah zu verrichten. Und er las Surat al-Furqan. Und er las Surat al-Furqan auf eine Art und Weise, wie ich sie nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört habe. Und ihr wisst vielleicht, als zusätzliche Information, weil das nicht jeder weiß, dass der Koran wurde ja auf Arabisch herabgesandt, aber Arabisch heißt ja nicht Arabisch. Also es gibt ja, also ich habe das jetzt deutlich gespürt, Deutsch ist auch nicht gleich Deutsch. Dann gibt es Dialekte. Und auch in Deutschland gibt es Dialekte. Und auch im Arabischen gibt es heutzutage Dialekte. Und auch damals, zur Zeit des Propheten, gab es Dialekte. Und Dialekte sind nicht nur verschiedene, das wisst ihr auch, nicht nur verschiedene Formen der Aussprache, sondern auch unterschiedliche Ausdrücke. Ein Begriff, den du benutzt, wie heißt es, im Schweizerdeutschen, muss nicht der gleiche Begriff sein, den man in Deutschland verwenden würde. Das heißt, ein ganz anderes Wort, das für dieselbe Bedeutung steht. Und das war damals im Arabischen genau das Gleiche und gilt auch bis heute noch in den Sprachen, weil es ja keine weltbewegende Angelegenheit ist. Aber entscheidend ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran im Arabischen herabgesandt hat, in der Sprache der damaligen Dialekte. Und deswegen gibt es die sogenannten koranischen Lesarten. Ja, Orientalisten und, nehmen natürlich dieses dieses Thema zum Anlass für ganz andere Zwecke, aber dahinter steckt natürlich auch eine falsche Absicht und das ist ja nicht, und wir sind ja Alhamdulillah hier unter Muslimen. Deswegen, diese Angelegenheit bedeutet, dass man tatsächlich manchmal bestimmte Verse aus dem Koran unterschiedlich lesen kann. Ein bekanntes Beispiel, das ihr alle, yani, manche Geschwister haben, gestern haben wir zusammen in einer Moschee gebetet und dann hat der Imam vorgelesen, statt Maliki Yawmiddin, hat er gelesen, Maliki Yawmiddin. Und das ist eben eine unterschiedliche, eine andere Art, diese Ayah zu lesen, aus Surat al-Fatiha. Warum? Weil der Prophet a.s. selbst einmal so gelesen hat, Malik, Malik ist der Herrscher. Und einmal Malik gelesen hat, und Malik mit kurzem Mim ist der König. Ja? Der Malik ist der Herrscher und der Besitzer. Das ist die Betonung eigentlich auf den Besitzer, dem alles gehört. Und, Allah, und nicht jeder König besitzt alles. Die Leute haben trotzdem Eigentum. Und nicht jeder, dem etwas gehört, ist gleichzeitig der König davon. Und Allah subhanahu wa ta'ala vereint beide Eigenschaften. Und deswegen wird er so und so beschrieben, subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, die koranischen Arten, den Koran zu lesen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu lesen. Und als Umar radiallahu anhu diesen Sahabi hörte, wie er den Koran anders las, als er es beigebracht bekommen hatte, sagte er, beinahe habe ich ihn noch während seines Gebetes gepackt. Aber ich habe ihn dann erstmal zu Ende beten lassen. Und danach hat er ihn gepackt an der Hüfte und ihn gezerrt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dem Propheten gesagt, lass ihn mal Surat al-Furqan lesen. Er liest sie nämlich anders, als du es mir beigebracht hast. Das heißt, Umar radiallahu anhu dachte, es gibt immer nur eine Art, wie man diese Sura lesen kann. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Hakim radiallahu anhu gefragt, ihn darum gebeten, diese zu lesen, was er in der Moschee gelesen hat. Und er las vor, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast richtig gelesen. Dann sagte er zu Umar, Umar, liest du auch vor? Dann las er, so wie der Prophet es ihm beigebracht hat, alaihi wasallam, ebenfalls. Dann sagte er, ich habe richtig gelesen. Du hast richtig gelesen. In einer anderen Überlieferung heißt es, mich durchströmte ein Gefühl des Zweifels. Zweifel habe ich bekommen. Was bringt man mir dabei? Einmal so, beides richtig? Wenn ich jemanden fragen würde, was ist das Urteil über jemanden, der über seinen Glauben zweifelt? 99% werden eine klare Antwort geben, ohne zu fackeln. Ja? Ohne da irgendwas, zack, raus. Tayyib. Der Prophet a.s. hat beiden Recht gegeben. Und die Quintessenz der Geschichte war, dass Umar radiallahu anhu nicht wusste, dass es mehrere Arten gibt, den Koran zu lesen. Und aufgrund seiner Unwissenheit diesbezüglich leugnete er einen Teil dessen, was auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam an Koran herabgesandt worden ist. Aber er war entschuldigt. Wer ihn nicht entschuldigen möchte, ist sein Problem. Aber er war eindeutig und der Prophet hat nicht gesagt, danach, du musst die Shahada neu sprechen. Klar, weil jemand Islam annimmt, muss die Shahada sprechen. Und so weiter und so fort. Noch ein besseres Beispiel, noch ein deutlicheres Beispiel dafür, dass grundsätzlich der Iman an den Koran allgemein ausreicht, ohne Details davon wirklich zu kennen. Das heißt, damit meine ich mit Details, den Koran auswendig zu kennen oder alles vor Augen zu haben, sagen, ich glaube an alle diese 114 Suren, die vor mir liegen, ist noch ein viel gewaltigeres Beispiel, was zu tun hat mit einem Sahabi namens Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, bei ihm ist es so, dass er, man dachte sogar, dass er ein Teil der Familie des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam. Weil er so oft beim Propheten war, alaihi wasallam, und der Prophet ihm sogar erlaubte, zu ihm nach Hause zu gehen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Abdullah ibn Mas'ud gehörte zu den ersten, die den Islam angenommen haben. Aufgrund eines Wunders, das sich nämlich ereignet hat. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gehört sogar, und das ist eine entscheidende Sache in Bezug auf den Koran al-Karim, gehört zu den Gelehrten des Koran. Er ist ein Gelehrter des Fiqh gewesen, radiallahu anhu. Und man sagt, dass die hanafitische Rechtsschule sich sehr oft beruht auf seine Fatawa, die er in Al-Kufa gemacht hat, gesagt hat, radiallahu anhu. Wie dem auch sei, er war ein Gelehrter des Koran, ein Spezialist auf dem Lesen des Koran und ein Spezialist auf dem Lesen der koranischen Lesarten. Wisst ihr, was er, wer weiß von euch, was Ereignis war mit Abdullah in Bezug auf den Koran, Karim, weil wir von Leugnung sprechen? Ha? Er leugnete eine Zeit seines Lebens, und das war nach dem Tode des Propheten. Das heißt, nachdem die Offenbarung schon vorbei war, leugnete er die letzten beiden Suren des Koran. Surat al-Falaq und Surat al-Nas. Ja, aber warum? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen wissen, warum. Weil er hat doch den allgemeinen Glauben an Allah und verinnerlicht und den Enkel und die Bücher und alles mögliche. Er hat doch glaubt an den Koran. Er war doch mit dem Propheten zusammen, a.s.w. Aber warum? Weil er dachte, dass das Bittgebete waren, die der Prophet gesprochen hat, a.s.w. Weil diese beiden Suren sind Bittgebete. Sucht Zuflucht bei Allah, dem Gott der Menschen, dem Herrn der Menschen, dem König der Menschen, Vorder und so weiter und so fort. Das sind Bittgebete. Und er dachte, radiallahu ta'ala anhu, dass dies, also dass es kein Koran ist und dass es Bittgebete sind. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und er hat sogar deswegen aus seinem Koran, aus seinem Mushaf, diese beiden Suren wegradiert, weggekratzt. Also das gehört nicht zum Koran. Der entscheidende Punkt ist, er hatte einen sogenannten Ta'wil. Ein Ta'wil in diesem Bezug, diesbezüglich bedeutet, dass er einen Grund hat. Der ist zwar nicht richtig, der Grund, aber er hat einen nachvollziehbaren Grund dafür, das abzulehnen. Und das ist kein Grund für uns, seinen allgemeinen Islam, seinen allgemeinen Iman an die Bücher Allahs, und dazu gehört der Koran, in Frage zu stellen. Wer was anderes sagt, muss ihn des Unglaubens bezichtigen. Radiallahu anhu. Später dann hat er selbst das anerkannt. Er hat das wieder zurückgenommen und hat deswegen die Überlieferungsketten des Koran Karim der heutigen Zeit gehen bis auf Ibn Mas'ud unter anderem zurück und beinhalten die gesamten Koran, unter anderem die Ruwaya Hafs an Asim, die Lesart, die wir lesen, in den meisten Teilen der islamischen Welt, wird auch unter anderem auch auf Ibn Mas'ud radiallahu anhu zurückgeführt. Das heißt, dadurch wissen wir, dass er diese Meinung wieder zurückgenommen hat und das als Koran auf jeden Fall anerkannt hat. Aber der entscheidende Punkt ist eben, leugnen bedeutet nicht gleich leugnen. Es ist was anderes, ob jemand sagt, ich glaube gar nicht an den Koran, oder ob es hier um Detailfragen geht. Denn viele Menschen, viele Muslime wissen nicht einmal, dass es verschiedene Lesarten gibt, das Koran kennen. Als ich einmal davon erfahren hatte und darüber gelesen hatte, mit jemand anderes zusammen, rahimahullah, mittlerweile verstorben, dann habe ich die Person gefragt, sag mal, warum liest der eine so, der andere so, der andere so? Er hat mir gesagt, ja gut, nicht jeder kann richtig lesen, das ist das Problem. Manche Leute verlesen sich, manche. Aber deswegen, wenn jemand gar nicht weiß, dass es so etwas gibt, wie kannst du ihm dann vorwerfen, dass er es verleugnet im Sinne, in dem Sinne, wie wir es normalerweise verstehen? Also, dass er den Glauben verweigert, obwohl Allah und sein Gesandter ihm aufgefordert haben, daran fest zu glauben. Insofern, liebe Geschwister, ist der allgemeine Glaube ausreichend, um jemanden als Mu'min, als gläubigen Menschen zu bezeichnen? Und diesen allgemeinen Glauben zu zerstören, erfordert einiges. Also, weil wenn wir uns sicher sind, dass er Muslim ist, wollen wir uns auch sicher sein, dass er keiner ist, bevor wir ihn des Unglaubens bezichtigen. Und sobald wir sehen, da gibt es ein falsches, hat falsches Verständnis von einer Sache, hat eine Sache falsch verstanden, hat eine Sache falsch erreicht oder ähnliches, dann suchen wir für unseren Glaubensbruder Entschuldigungen, weil wir nämlich ihn im Glauben halten wollen und ihn nicht aus unserem Glauben ausschließen wollen. Viertens, an seine Gesandten, da habe ich auch schon vorhin etwas dazu gesagt, das Rätsel zu lösen von vorhin, der Prophet Al-Laysa, den wird man tatsächlich im Koran nicht finden, also in den meisten Ausgaben nicht finden. Warum? Weil das nämlich eine andere koranische Lesart ist. Okay? Und deswegen, Allah Azza wa Jalla erwähnte den Propheten Al-Yasa' an zwei Stellen des Koran al-Karim, einmal in Surat Al-An'am, einmal in Surat Al-Sad und einmal an diesen zwei Stellen. Und in manchen koranischen Lesarten liest man nicht Al-Yasa', sondern Al-Laysa'. Und deswegen steht es im Koran al-Karim beschrieben, aber nach einer anderen Lesart. Das heißt, wenn du einen Mushaf hast nach dieser entsprechenden Lesart, wirst du auch diesen Namen darin finden. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Fünftens, an den Tag der Auferstehung. Der Tag der Auferstehung, auf Arabisch al-Yawm al-Akhir, nur auch, weil vielleicht weiß der andere, ein oder andere von euch, dass ich irgendwas mit Übersetzung manchmal zu tun habe. Deswegen möchte ich gerne diese Chance auch nutzen, darauf hinzuweisen. Im Arabischen al-Yawm al-Akhir heißt der letzte Tag. Und gemeint ist der Tag der Auferstehung. Und er ist der letzte Tag, weil nach diesem Tag entscheidet sich für immer und ewig, in welche Richtung du gehen wirst. Möge Allah mich und euch zu Paradiesbewohnern machen und unsere Sünden vergeben. Deswegen dieser Tag, so zu übersetzen, ist richtig. Viele übersetzen es mit dem jüngsten Tag. Das ist jetzt sprachlich gesehen nicht korrekt. Religiös gesehen nicht unbedingt falsch, weil je jünger ein Tag ist, desto eher wird er der Jüngste, das ist klar. Und der am weitesten entfernt liegt, ist natürlich der jüngste Tag in diesem Sinne. Aber ich denke, das kommt eher aus der christlichen Lehre. Und deswegen ist es vielleicht besser, wenn man sich an die islamische Bedeutung hält und sagt, der letzte Tag oder der Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah, oder wie auch immer es Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben haben. Sechstens, wir glauben an die göttliche Vorherbestimmung. Die göttliche Vorherbestimmung, meine lieben Geschwister, ist ein Thema, das man in zwei Sätzen abhandeln kann, aber auch ein Thema, aus dem man ein ganzes Buch schreiben kann. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, hat zum Beispiel ein ganzes Werk darüber geschrieben. Und das wird auch inshallah ta'ala irgendwann mal demnächst im Deutschen auch erscheinen, damit man ein Referenzwerk hat, ein Nachschlagewerk hat und nicht, damit man das dem neuen Muslim in die Hand gibt, sagt, guck mal, es sind sechs Säulen, kriegst du sechs Bücher in die Hand, zu jeder Säule ein Buch, sondern damit inshallah ta'ala diejenigen von uns, die auch den Islam studieren wollen und lernen wollen, auch eine Möglichkeit haben, mehr zu erfahren. Und der Student, also dem Islam-Studenten, von ihm erwartet man, dass er nicht nur das Richtige weiß, weil das sollte ja jeder Muslim wissen, sondern man erwartet auch, dass er weiß, was falsch ist. Und dass er auch die Argumente kennt, um das Falsche zu widerlegen. Und deswegen sollte er auch mehr dazu wissen, inshallah. Aber die göttliche Vorherbestimmung ist ein Thema, guck mal, wie kurz der Prophet das abgehandelt hat, alayhi salatu wasalam. Und dass du an Al-Qadr glaubst, dass du an die Vorherbestimmung Gottes glaubst. Das war's. Wallahi, was versteht man darunter? Und da versteht man darunter, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon bestimmt hat, schon weiß, was passieren wird. Das war's. Und das ist auch das, was der andere, denke ich, ich weiß nicht, ob er noch viel mehr verstehen konnte daraus. Alles andere wären jetzt Ableitungen. Natürlich kann man noch mehr daraus entnehmen, aber jemand kommt und fragt, was ist der Islam, was ist der Iman? Und dann sagt man zu ihm, du glaubst an 1, 2, 3, 4, 5 und an die göttliche Vorherbestimmung. Ich weiß nicht, wie viel er daraus in diesem Moment aus dem Stegreif ziehen kann. Aber das reicht als allgemeiner Glaube aus. Und für diejenigen für uns, weil wir ja auch natürlich ein bisschen mehr erfahren möchten, die Gelehrten sagen, wenn man an vier Punkte glaubt, dann hat man den Glauben an Al-Qadr erfüllt. erfüllt. Und das sind auch Sachen, die sich mehr oder weniger aus der Aussage des Propheten ergeben. Denn wenn ich glaube, dass die versuchen wir zusammen uns zu erarbeiten. Wenn ich glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat, was geschehen wird, dann musste er das ja auch wissen, oder nicht? Deswegen sagen wir, an die göttliche Vorherbestimmung zu glauben, bedeutet, dass Allah alles weiß. Erstens. Also die Reihenfolge jetzt dieser Dinge, die ich sage, da kann man jetzt streiten, das ist nicht das Problem. Aber es geht um diese vier entscheidenden Schritte. Das heißt also, ich weiß, Allah weiß alles. Weil das ist Voraussetzung, sonst hätte er das gar nicht bestimmen können, was geschehen wird, oder nicht? Zweitens, ich glaube auch fest daran, dass er das alles aufgeschrieben hat. Das ist ja das, was wir sagen. Wir glauben an Lauh al-Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel. Das heißt, da steht ja der Qadar drin. Alles, was bis zum Tag der Auferstehung steht, und Allah sagte zum Schreibrohr, schreib. Er sagte, was soll ich schreiben? Er sagte, alles, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Punkt. Also ist die zweite Sache, ich glaube daran, dass alles irgendwo niedergeschrieben steht. Wie groß und wie, das weiß ich nicht und ist auch von mir gar nicht verlangt worden. Drittens, jetzt kann man die Reihenfolge, also das sollte nicht uns darauf aufhalten, aber drittens, ich glaube, dass alles, was existiert, von Allah erschaffen ist. Alles. Und viertens, und das ist die Voraussetzung dafür, dass alles geschieht, wie Allah es will. Nämlich entsprechend dem, was er aufgeschrieben hat. Denn als Allah aufgeschrieben hat, was geschehen wird bis Yawm al-Qiyamah, dann wollte er doch auch, dass es auch so geschieht, oder nicht? Also wenn es jetzt anders geschehen würde, dann wäre es ja gegen seinen Willen. Deswegen glauben wir fest daran, dass es nichts gibt in diesem Leben, das ohne seinen Willen geschieht. Gibt es nicht. Man nennt es den universellen Willen. Iradatullah al-Kawniyya, nennt man auf Arabisch. Und danach die ganzen Fragen über, ich meine, die wichtigste Frage oder sage ich mal die interessanteste Frage, die Frage, die einem als erstes was es in den Sinn kommt in Bezug auf die Vorherbestimmung, ist ja vielleicht das Verhältnis der Vorherbestimmung zu der Freiheit des Menschen, zu seiner Entscheidungsfreiheit und diese ganzen, oder was habe ich von diesem Glauben an die Vorherbestimmung? All diese Detailfragen hat der Prophet ﷺ ausgeblendet. Ausgeblendet. Weil wenn jemand an das glaubt, wie der Prophet es gesagt hat, ﷺ, dann ist er gläubig. Dass er hinterher darüber mehr erfahren kann, dass er hinterher vielleicht Denkfehler gemacht hat und die sich dann korrigieren, dass er hinterher und so weiter und so fort, das sind sekundäre Angelegenheiten. Primär ist, dass er an das glaubt, was man ihm vorgezeigt hat. Deswegen heißt es hier im letzten Abschnitt, wer an diese Säulen glaubt, ist ein Muslim und unterscheidet sich von seinen Glaubensgeschwistern nur in der Intensität seines Glaubens, welche durch gute Taten zu und durch schlechte Taten abnimmt. Das ist eine zusätzliche Information, dass wir eben als Muslime glauben, dass unser Glaube, dass dieser Iman nicht nur beschränkt ist auf die Herzensangelegenheiten. Die Herzensangelegenheiten sind diese sechs, die Allah, das Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat, aber es sind nicht alle. Und hier müssen wir eben auch unterscheiden, liebe Geschwister, und das, wir sind auch jetzt mit dem Abschnitt aber schon fertig, aber wir müssen auch hier sehen, dass der Iman nicht gleich Iman ist. Ja. Hier sehen wir, barakallahu fikum, dass der Iman nicht gleich Iman ist. Was heißt das? Das ist eine Angelegenheit, wenn ich den Iman definiere, wie der Prophet ihn definiert hat, alayhi salatu wassalam, dann beschränkt er sich auf die Taten des Herzens. Sicher, ich glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher und so weiter. Wenn ich aber den Iman-Begriff ausdehne beziehungsweise in anderen Hadithen, in anderen Ayat sehe, dann ist er manchmal ein Synonym von Islam. Im Sinne von, ich frage dich, kann es sein, dass ein Muslim nicht gläubig ist? Das sagt natürlich jeder Muslim ist gläubig. Okay? Aber wir sehen, dass im Hadith von Jibril a.s. bezieht sich der Islam auf die äußerlichen Taten und der Iman auf die innerlichen Taten. Trotzdem sagen wir aufgrund anderer Textbeweise, dass der Iman auch die Islam-Angelegenheiten beinhaltet. Nämlich dann, wenn wir Iman als Synonym benutzen für Islam. Und deswegen sagen wir, und das ist ja auch die Bedeutung des Satzes, wenn jemand an diese Säulen des Glaubens glaubt, dann bezeichnen wir ihn als ein Mu'min. Aber Mu'min ist nicht gleich Mu'min. Denn jemand, wie wir gesagt haben, der mehr betet, ist gläubiger als jemand, der weniger betet. Jemand, der mehr fastet, ist gläubiger als jemand, der weniger fastet. Jemand, der mehr Informationen, Iman hat, quasi an Allah, weil er nicht nur den Namen Allah kennt, sondern er kennt noch 30 andere Namen Allahs, hat mehr Iman als jemand, der nur den Namen Allah kennt. Ist doch logisch. Deswegen ist auch die Überzeugung der allermeisten sunnitischen Glaubensgemeinschaft, dass der Iman mehr wird und auch weniger werden kann. Je nachdem, was wir tun, ist doch logisch. Als der Koran herabgesandt worden ist, ist der Koran al-Karim auf einmal herabgesandt worden? Nein. Als von 114 Suren 80 Suren herabgesandt worden sind, hatte der Sahabi eine gewisse Anzahl an Iman, eine gewisse Menge an Iman. Da kommt die 81. Sure und er glaubt wieder daran. Dann muss doch sein Iman mehr geworden werden. Wie kannst du sagen, es ist gleich geblieben? Wie kannst du sagen? Je mehr man ihm gesagt hat, das gehört auch zu den Worten Allahs, das gehört auch zu den Worten Allahs, das gehört auch zu den Worten Allahs, muss doch sein Iman immer mehr werden, weil er glaubt doch immer an mehr Detailfragen. Ja? Insofern ist diese Sache also fast unumstritten, yani, in der heutigen Zeit, also keiner würde der sunnitischen Glaubensgemeinschaft was anderes zuschreiben als das. Und deswegen umgekehrt, wer sein Gebet nicht verrichtet, dessen Iman nimmt dadurch ab. Und deswegen kannst du auch sagen, durch die Sünde wird sein Iman weniger. Okay? Deswegen, denn die Unterlassung einer Pflicht ist ja eine Sünde. Deswegen glauben wir fest, dass das Verrichten guter Taten den Iman stärkt und das Verrichten von Sünden, möge Allah mich und euch davor schützen, beziehungsweise ja, jeder von uns begeht Sünden. Aber wenigstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleiht, Tauba zu machen, wenn wir eine Sünde begangen haben. Wir hören alle den Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam, dass wenn jemand zwei Raka'a, dass wenn jemand eine Sünde begangen hat, danach den Wudu verrichtet und zwei Raka'a verrichtet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Das ist unglaublich, fast, unglaublich im betrieben Sinne, wir glauben daran. Ne? Aber wer ist derjenige, der das dann auch macht? Wer ist derjenige, der das macht? Wenn du mir sagst, Wallahi, ich habe eine Sünde und ich, yani, die mache ich immer wieder, die Sünde. Zum Beispiel eine Arbeit, die haram ist oder was auch immer. Und der Prophet sagt, aber wenn ich jetzt Wudu mache, nach jedem Mal, wenn ich die Sünde begangen habe, wird Allah mir die Sünde verzeihen. Wallahi, ich kann dir nicht was anderes sagen, als der Prophet dir gesagt hat, ich kann dich nur zu zwei Sachen ermuntern. Erstens, setz den Hadith um. Und zweitens, lass die Sünde, wenn es geht, noch weg, noch besser. Aber mehr kann ich dir nicht sagen. Aber die Frage ist, die Realität ist leider meistens anders und der Mensch gewöhnt sich an das Haram und deswegen sagt er sich, es kann ja nicht so schlimm sein, ich bin ja Alhamdulillah immer noch Muslim, mein Herz ist immer noch beruhigt und er macht dann eben diese Sache weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen. Allahumma amin. Tayyib, liebe Geschwister, ich denke, hier ist ein guter Einschnitt, zu den Fragen überzugeben, falls es von euch welche gibt. Ich habe jetzt nur eine hier nach vorne bekommen. Falls es andere gibt, dann bitte könnt ihr sie jetzt nach vorne, einfach vorne leiten. Vielleicht bis an die Ecke und dann der Bruder kommt dann noch einmal, damit er nicht 20 Mal aufstehen muss, inshallah. Ta'ala. Zusammengefasst können wir sagen, dass yani, wir sind hier nach 1,5 Seiten mit allem, was ein neuer Muslim an Glaubensaspekten, Aqida-Aspekten wissen muss, fertig. Und von allem, was ich erzählt habe, ist natürlich das meiste Hinzufügungen gewesen jetzt von meiner Seite. Ansonsten, was der Prophet ﷺ gesagt hat, im Hadith von Jibril, das waren 6 Aussagen in Bezug auf den Iman und mehr hat er dazu nicht getroffen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Erste Frage ist, ist Glaube im Herzen ohne Taten möglich? Ist Glaube im Herzen ohne Taten möglich? Wenn ich die Frage nur so betrachten würde, könnte ich tatsächlich antworten mit Ja oder Nein. Aber da diese Frage meistens einen ganz anderen Hintergrund hat und es da eher um die Frage, also und das ist bei dieser Frage, Jazakallah khairan, sehr oft eher darum geht, ob jemand, ob die Taten eines Muslims Voraussetzung für die Gültigkeit seines Islam sind oder nicht, denke ich, sollte man die Frage eher unter diesem Gesichtspunkt beantworten. Denn ich fange mit der ersten Antwort an, dann sage ich die zweite Antwort. Ja? Aber ich hoffe, man schneidet das nicht aus und lässt dann die zweite Antwort weg. Ja? Die erste Antwort, ja, natürlich geht's. Aber es kommt darauf an, was du meinst. Also wenn du mir sagst, ist es möglich, zu glauben, ohne danach zu handeln? Ich sage dir ein Beispiel. Glaubst du an, den Engel Israfil? Glaubst du an den Engel Israfil? Ich glaube dran, weil einer da ist, die namentlich erwähnt worden. Kommt im Koran vor? Namentlich, meine ich rede vom Namen. Nein. Dass es ihn gibt und oder dass in am Tag der Auferstehung ins Horn geblasen wird und so. Aber im Koran steht nicht, dass er Israfil heißt. Aber ich glaube trotzdem daran. Nur die Frage ist, welche praktische Auswirkung hat es für mich, dass ich an den Namen glaube? Wohl keine große. Weil, dass es ihn gibt, beziehungsweise dass das Ereignis des Tages der Auferstehung durch ihn, durch das Blasen des Horns eingeleitet wird, ja, ich weiß nicht, ob das eine praktische Konsequenz hat für mich überhaupt in meinem Leben. Für mich hat eine praktische Konsequenz, dass es den Tag der Auferstehung gibt, dass ich dort zur Rechenschaft gezogen werde, dass ich mich auf den Tag vorbereite. Aber ob das eingeleitet wird durch den Stoß in die Posaune oder in ein Horn oder wie auch immer, das ist, glaube ich nicht, dass das irgendeine praktische Konsequenz hat. Insofern kann man sagen, natürlich ist es möglich. Aber wenn du sagst, ist es allgemein als Muslim möglich, dass er nichts von der Religion umsetzt, dass er nichts von der Religion umsetzt und trotzdem als Gläubiger angesehen wird, ich finde, diese Thematik, die wird übertrieben, weil durch diese Thematik haben sich viele Muslime untereinander gespalten. Also wenn du sagst, ja, es ist möglich, dann sagt er zu dir, also allgemein jetzt, die erste Frage habe ich schon beantwortet. Wenn du sagst, ja, es ist möglich, dann sagt er zu dir, dann wirft er dir vor, dass du eine Sekte angehörst, die man Murji'a nennt. Und wenn du sagst, nein, es ist nicht möglich, dann wirft er dich in eine andere Kategorie. Also das ist so ja, eine traurige Angelegenheit. Ja, ich kann praktisch die Frage nicht beantworten, ohne am Ende in irgendeine dieser beiden Kategorien zu gelangen. Oder vielleicht sogar in beide. Jeder schmeißt sich die andere rein. Okay? Und dann ist dann die Frage, ja, wer das die Frage so allgemein stellt, lass uns doch die Detail davon eher betrachten. Das ist viel interessanter. Denn letztendlich, und das ist eine Information, die ich geben möchte, und dadurch behaupte ich, die Frage beantwortet zu haben, ist, wer sich über die islamische Aqida informiert, weiß, dass es Dinge gibt in der Aqida, über die sich die Gelehrten einig sind. Und es gibt Dinge, über die sich Gelehrten uneinig sind. Und viele wissen nicht, dass die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, über alle 5 Säulen des Islam, ich nehme natürlich die erste Säule jetzt mal aus, weil die erste Säule ist ja überhaupt, dass du den Islam annimmst und dich zum Islam bekennst. Über alle anderen 4 Säulen des Islam, alle 4, nicht nur das Gebet, alle 4 sind sich die Gelehrten uneinig darüber, was das Urteil über einen Muslim ist, der diese weglässt. Beim Salah ist es bekannt, die unterschiedliche Ansicht zwischen den Hanbaliten und der Ansicht der Mehrheit, um jetzt im Detail reinzugehen, aber das Gleiche gilt für die Zakat, das Gleiche gilt für das Fasten und das Gleiche gilt für die Hajj. Über Umar ibn Khattab radiallahu anhu ist authentisch überliefert worden, dass er gesagt hat, wer die Hajj nicht vollzieht, obwohl er dazu die Möglichkeit hatte, darf sich aussuchen, ob er als Jude oder Christ sterben möchte. Und deswegen, das gilt für, das ist die fünfte Säule, das Gleiche gilt für die anderen. Und deswegen, diese Thematik ist, weil die Frage, die gestellt worden ist, nämlich auf diese Thematik aufgebaut. Weil jemand denkt, dass wenn man die Frage mit Ja beantwortet, gehört man zu der Gruppe so und so, und wenn man mit Nein beantwortet, gehört man die andere Gruppe rein. Und das ist einfach, yani, dadurch tust du nicht mir Recht und Recht in dem Moment, wenn ich die Frage dir beantworte, auf die Art und Weise, sondern auch allen anderen Ulama von Ahle Sunnah und Jama'a, die unterschiedlicher Meinung waren in dieser Angelegenheit. Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ansonsten, was Iman ist und was er nicht ist, das habe ich ja deutlich erklärt und auch gesagt, dass der Iman vom Propheten a.s. selbst unterschiedlich definiert worden ist. Und auch hat das praktisch gesehen, um noch ein Wort dazu zu sagen, keine große Auswirkungen, keine wirklich großen Auswirkungen. Denn letztendlich, was machst du denn mit jemandem, der nicht betet? Was machst du mit ihm? Ja, du lädst ihn zum Beten ein. Mach darum mit ihm, dass er anfängt zu beten. Das war's. Und das Gleiche machst du mit allen anderen Pflichten der Religion. Die Frage, wie geht man am besten vor bei einer Frau, die den Islam annehmen will, bezüglich ihrem Hijab und so weiter? Ich denke, diese Frage ist praktisch gesehen sehr einfach zu beantworten. Also praktisch viel einfacher als jetzt die Worte, die ich versuche zu wählen. Weil eine Frau, die den Islam annehmen möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht weiß, dass es im Islam für die muslimische Frau ein Hijab gibt, und sie geht in die Moschee und sieht Schwestern, die ein Hijab tragen, was in Klammern möchte ich betonen, Hijab ist mehr als nur Kopftuch. Ne? Aber Kopftuch im Arabischen ist Khimar, nicht Hijab. Und Hijab ist eben die gesamte Kleidung, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Und eine Frau, die den Islam annehmen möchte und nicht mitbekommt, dass es einen Hijab gibt für einen Islam, im Islam für die Frau, ist, denke ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist eine Sache, die sieht man. Ja. Das ist so wahrscheinlich, wie wenn er dir sagt, ja, nee, was soll ich sagen, soll ich ihm sagen, ob man beten muss oder nicht beten muss. Ja. Die Sache versteht sich von selbst. Und deswegen, er weiß das schon. Ja, in anderen Worten, diese Frage der Person weiß das schon. Aber, deswegen, du musst nicht ihr direkt sagen, bei der Islamannahme, denke aber daran, dass du den Hijab tragen musst. Das ist eine, ich denke, ist eine Selbstverständlichkeit. Das bekommt sie mitgesagt durch dich oder durch andere Personen. Und auch hier gilt das Gleiche wie immer. Ich denke, die Brüder von uns und die Schwestern von uns, die selbst verwandt sind mit Nicht-Muslimen, können sich in diese Lage 10-mal besser versetzen als Leute, die in Familien aufgewachsen sind, die alle Muslime sind. Dazu gehört zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast einen Bruder, der kein Muslim ist. Und du wünschst dir nicht mehr, als dass er den... Oder ich habe Bruder, sagen wir lieber Schwester, weil wir über Hijab sprechen. Du hast eine Schwester, eine leibliche Schwester, die keine muslimische Frau ist. Und du versuchst und du versuchst und du versuchst, dass sie den Islam annimmt. Und sie sagt immer, du bist zu streng und du bist zu extremistisch und du bist zu religiös und du bist zu verhaftet. Und das alles, was du machst, kann ich eh nicht machen. Und du versuchst zu reden und sagst ihr natürlich, du musst ja nicht alles machen, was ich mache, aber wenigstens einen Teil davon. Nimm erstmal den Glauben an, wegen, dann gucken wir weiter. Ich denke, jeder weiß, dass für ihn erstmal wichtig ist, dass diese Person den ersten Schritt macht und den Islam annimmt. Denn alles, was danach kommt, ist unter der Barmherzigkeit, unter dem Willen Allahs. Wir sagen, im Arabischen sagt man, dass, wenn man eine Sünde begeht, ist man dem Willen Allahs ausgesetzt. Auf Arabisch, tahta al-Mashi'a. Was heißt, was will man damit sagen? Man will damit sagen, wenn Allah will, bestraft er dich für diese Sünde und wenn er will, verzeiht er dir. Das hast du bei allen Sünden, bis auf eine einzige, das Al-Kufr. Weil eben Allah gesagt hat, dass er nicht verzeiht, dass man ihm etwas beigesetzt. hat er gesagt im Koran Karim, und über den großen Schritt sind sich die Gelehrten einig, rahimahullah ta'ala. Und deswegen darf man nicht um Verzeihung bitten für jemanden, der als Nicht-Muslim verstorben ist. Weil Allah schon gesagt hat, dass er ihm nicht verzeihen wird. Deswegen macht es keinen Sinn, auch um Allah um Verzeihung zu bitten für ihn. Aber alle anderen Sünden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Allah dir verzeiht. Und deswegen, wie gesagt, ist diese Angelegenheit, Hijab, natürlich gehört das zu den Pflichten. Und genauso auch nicht nur die Frau, auch der Mann hat einen bestimmten Kleidungskodex. Es gibt eine Aura, einen Bereich, den niemand sehen darf, außer du selbst und deinem Ehepartner oder deine Ehepartnerin. Ansonsten darf das niemand anderes sehen. Das gilt doch für den Mann und auch für die Frau. Für die Frau ist der Bereich ausgeweiteter als beim Mann, aber beide haben natürlich bestimmte Kleidervorschriften. Und wie gesagt, deswegen, wie gehen wir damit um? Wir, so eine Person, gerade in Bezug auf den Hijab, das kriegt sie sowieso mit, und deswegen ermuntern wir sie. Und der Mensch braucht immer zwei Werkzeuge. Werkzeug Nummer eins, man ermuntert, man macht ihm die Sache schmackhaft, und auf der anderen Seite braucht er eben auch diese Ermahnung. Er braucht die Ermahnung, er braucht die Warnung, dass diese Sache verboten ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala damit nicht zufrieden ist. Und durch beide Werkzeuge erhält man sich auf dem geraden Weg. Sobald man mit einem von beiden übertreibt, ist es problematisch. Aber wir sind ja hier bei einer Person, die den Islam annehmen will. Da ist natürlich eben die Frage, welcher von beiden überwiegen sollte. Die Frage ist ein bisschen lang, ich fasse sie mal kurz zusammen. Es geht darum, schaut halt durch den Fragen denn nicht unrecht, es geht darum, dass neue Muslime sich öfter beschäftigen mit Themen, mit großen Themen, wie zum Beispiel, was ist Kufr, was ist Schirk, was ist Dschihad, was ist Scharia, was bedeutet Takfir, und ihr kennt diese ganzen Angelegenheiten, und dadurch sehr oft auf die schiefe Bahn geraten und extrem werden und so weiter und so fort. Und was soll man diesen neuen Muslimen raten, besonders den Jungen von ihnen? Zusammengefasst, bei diesem Thema ist die gleiche Lösung, inshallah ta'ala, wie bei auch allen anderen Angelegenheiten der Religion. Einmal, was man tun soll und einmal, was man nicht tun soll. Das, was man tun soll, man soll seine Religion von Leuten lernen, die sich in der Religion auskennen. Denn derjenige, der sich in der Religion auskennt, der wird wissen, was er einem Fragenden an Informationen im ersten Schritt, im zweiten Schritt, im dritten Schritt vermittelt. Weil er eben weiß, dass diese andere Person nicht alles auf einmal aufschnappen kann und auch nicht für diese Person alles gleich wichtig ist und gleiche Priorität hat. Und deswegen kann man nur empfehlen, dass man zu Leuten geht, die sich damit auskennen, die Gelehrten aufsucht und auch ihre Empfehlungen anschaut. Zum Beispiel, was machen manche Geschwister? Sie sagen, ich möchte meine Religion neu lernen. Was soll ich machen? Eine Empfehlung lautet, Achi Barakallahu Fik, geh zu einer islamischen Universität und studiere deine Religion. Das ist eine Antwort. Weil dort bekommst du das Wissen nach und nach wohlgeordnet vorgetragen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man ihm eine Buchempfehlung gibt. Jemand fragt dich, was soll ich lernen über meinen Glauben? Dann sagt man ihm zum Beispiel, okay, fängst du an mit meinetwegen Aqidat al-Tahawiyya. Übrigens, das habe ich auch vergessen zu sagen, alle, die da sind, bekommen inshallah am Ende auch dieses Aqidat al-Tahawiyya Heft, das neu gedruckt worden ist, inshallah als Geschenk. Deswegen, aber nur, wer bis zum Ende bleibt. Das ist eine Möglichkeit, dass man ihm sagt, guck mal, das ist der sunnitische Glaube zusammengefasst von Imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, mit ein paar Erklärungen dazu. Das ist, woran du glaubst. Wenn du das glaubst, sagst du, ich weiß nicht, mehr brauchst du nicht. Jetzt fang mal an, das umzusetzen, inshallah. Fang an zu beten, fang an, deinen Charakter zu bilden, fang an, Almosen zu geben, bau deinen Geiz ab und so weiter und so fort. Also fang an mit diesen praktischen Sachen. Das heißt also, wenn wir auch nicht einen Gelehrten vielleicht als Nachbarn direkt haben, trotzdem können wir auch immer nachschauen, was sie uns empfehlen. Wenn jemand möchte Fiqh lernen, es gibt Nachschlagewerke, das benutzt man nicht zum Lernen. Und es gibt andere Heftchen, die klein zusammengefasst sind, kurz und prägnant, die eignen sich eher dafür. Und dann ist auch damit die Frage schon automatisch beantwortet, denn auch in Glaubensangelegenheiten, was wir erwähnt, was wir eingangs erwähnt haben, auch da wird dann der Gelehrte wissen, okay, das ist jetzt für diese Person wichtig zu wissen, das ist für die Person weniger wichtig zu wissen. Kufr, natürlich Kufr und Schirk, je nachdem, was du mit meinst, allgemein gesehen, ich habe doch La ilaha illallah gesagt, was willst du von mir noch? Ich habe doch gesagt, es gibt keinen Gott außer Allah. Das heißt, das Wichtigste habe ich doch getan. Deswegen, alles, was ich jetzt über dieses Thema wissen muss oder wissen sollte, kann doch nicht auf der gleichen Stufe der Wichtigkeit sein, wie die Kalimat al-Tawhid selbst. Denn das, was sich aus dem Wort direkt ergibt, ist doch nicht das Gleiche, wie was man erst durch Analyse und durch Erfragen und durch Lesen herausfinden kann. Barakallahu fikum, machen wir an dieser Stelle dann Stopp. Und laut Zeitplan sehen wir uns wieder, inshallah azzajal, um 14 Uhr. Assalamu alaikum.